Das sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Wasserverband investiert in Kläranlage Lemke, Projekt Dorfladen startet in Linzburg und Langendamm dreht Spiel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Der Wasserverband am Sandkamp investiert rund 1,5 Millionen Euro in eine neue mechanische Vorstufe der Kläranlage Lemke. Derzeit entsteht auf dem Gelände die dafür vorgesehene Halle. Diese Halle wird Rechen und Sandfang aufnehmen. Bislang befindet sich der in die Jahre gekommene und störungsanfällige Sandfang unter freiem Himmel, der Rechen in einem verwinkelten, nicht mehr zeitgemäßen Häuschen. Die dadurch entstehende aggressive Luft soll somit beseitigt werden. Für 125 Euro können die Bürger in Linzburg Teilhaber des künftigen Dorfladens Köpen und Klönen werden. Bislang wurden 325 Anteile gezeichnet, 275 fehlen noch. Nun rufen die Mitglieder des Projekts auf, weitere Anteile zu zeichnen und so die Zukunft des Dorfladens zu sichern und dem Linzburger Leerstand die Stirn zu bieten. Ziel des zukünftigen Ladens ist das Einkaufen in heimischer Atmosphäre. Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Freitagmorgen auf der Eulerstraße in Lemke in Höhe der Auffahrt zur B6 in Fahrtrichtung Bremen. Dies teilte nun die Polizei mit. Ein LKW-Fahrer hat beim Überqueren der Auffahrt um 8.40 Uhr den von rechts kommenden Fahrer eines VW Golfs übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt und die Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei Marklohe melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Das A-Team des Dartclub Langendamm gewinnt mit 7:5 gegen den VfL Wolfsburg. Nach den Einzeln war das Team nahezu hoffnungslos mit 3:5 im Rückstand. Kapitän Uwe Landeck brachte dann die entscheidende Wende. In zwei Wochen steht das Hinrundenfinale der Niedersachsenliga bei den starken Bulldogs in Wolfenbüttel an. Nur einen Tag später heißt es dann NDV Cup in Langendamm und zwar gegen Wartlingen. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.